Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, ich begrüße alle recht herzlich heute am Mittwoch, dem 18. Dezember 2013, in der wöchentlichen Sitzung am Mittwoch der AG Geldordnung und Finanzpolitik hier auf Mumble. Wir starten etwas verspätet, dreiviertel neun heute. Bis jetzt noch relativ wenige Vorschläge auf der Tagesordnung. Wer noch was einzutragen hat, bitte tun. Beginnen wir mit dem organisatorischen und dem Festlegen der Versammlungsleitung. Ich schlage mich vor. Gibt es Gegenrede oder Alternativvorschläge? Da Jude nicht anwesend ist, nein. Gut, dann ist das so beschlossen. Aufnahmen und Wortmeldungen. Aufnahme wird von Thomas Weiß gemacht und hochgestellt, beziehungsweise dann organisiert. Ins Wiki überträgt das dann der Rudi, wie sonst immer. Jo. Wunderbar. Solange wir so wenig sind, machen wir Wortmeldungen einfach hier im Mumble-Chat. Und dann gehen wir zur Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Kann jeder mal draufklicken und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Wenn irgendetwas zu beanstanden ist, jetzt oder auch nachher während der Sitzung gerne einfach sagen, dann kann man da noch was ändern. Gibt es bis jetzt irgendwelche Beanstandungen? Ich höre nichts, dann ist das vorläufig so beschlossen. Übersicht offene Aufgaben und Projekte, gibt es da etwas Neues dazu zu sagen? Das klingt nicht so und ich könnte mir vorstellen, dass quasi nach dem ganzen Weihnachts- und Neujahrsgedöns, dass wir da nochmal die komplette Liste durchgehen und nochmal detaillierter schauen, wie das weitere Vorgehen ist. Auch vielleicht was neue Podiumsdiskussionen und so weiter betreffen. Ich schätze mal, da wird jetzt vor Weihnachten und vor Neujahr relativ wenig laufen. Gut, Protokollführer machen wir, würde ich vorschlagen, alle gemeinsam. Rudi hat bereits gesagt, er haut das dann ins Wiki. Gibt es dazu Alternativvorschläge oder Gegenrede? Wunderbar, dann machen wir das so. Gut, dann kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Da wir sagenhafte drei Punkte auf der Liste haben, würde ich vorschlagen, dass wir das der Reihe nach abarbeiten. Gibt es dazu Gegenrede oder Alternativvorschläge? Ich höre nichts. Gut, dann beginne ich mit meinem Tagesordnungspunkt. Der Vision der Piratenpartei im Bereich Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik. Wir hatten gestern unsere erste Arbeitssitzung. Wir waren insgesamt zu viert. Rolf kam dann noch etwas verspätet hinzu. Hat aber auch noch interessante Beiträge mitgebracht, ein paar Sachen angestoßen. Und ihr könnt mal schauen, wenn ihr in dem Pad, das da verlinkt ist, das da Einleitungstext heißt, runterscrollt bis zu dem Punkt, wo dann steht, ab hier beginnt der Wiki-Artikel, dann ist das quasi die Organisationsstruktur und die Fragen, anhand von denen ich mich entlanghangeln möchte bei der Konstruktion dieser Vision. Worum geht's ganz allgemein? Es geht darum, dass die Politik ja die Rahmenbedingungen festzulegen hat, in denen wirtschaftliches Handeln stattfindet. Und da ist ja in der letzten Zeit, also in den letzten 20 Jahre mal anzuschauen, hat sich die Politik immer weiter zurückgezogen und immer mehr in eine reine verwaltungswirtschaftliche Aufgabe zurückgezogen und politisch gestaltet beziehungsweise makroökonomisch gedacht wird in dem Bereich überhaupt nicht mehr. Wenn man darüber schaut, das ist im Prinzip so eine Stoffsammlung bis zu dem Punkt, und ich habe jetzt nochmal versucht, heute das soweit in eine Seitenstruktur reinzubringen, dass es übersichtlich wird, und ich habe versucht, die Einleitung nochmal ein bisschen zusammenzuführen. Da sollen auch noch zwei Artikel dann verlinkt werden, die dann eine gute Einbettung ins Thema geben sollen. Beim einen geht es um die Darstellung der Funktionsweise bzw. der Eigenschaften von Guthaben bzw. Schulden in den einzelnen volkswirtschaftlichen Konten, um ganz genau darzustellen, innerhalb von welchem Konto hat Guthaben bzw. Schulden welche Funktion und warum ist es ganz wichtig, dass manche Positionen positiv sein sollten, beziehungsweise nach unserem bisherigen Wirtschaftssystem zumindest immer positiv sein sollten, und warum manche Konten strukturell negativ sind, beziehungsweise sein müssen, im Anbetracht auf das Entwicklungsstadium unseres aktuellen Kapitalismus. Und das soll im Prinzip so ein bisschen eine Einbettung geben, dass die Leute, die versuchen nachzuvollziehen, was wir mit der Vision wollen, da einen Einstieg kriegen und auch den Schwachsinn, der in unseren Medien permanent wiederholt wird, dieses betriebswirtschaftliche Denken einfach bloß ein bisschen aufgeblasen, was überhaupt nichts mit Volkswirtschaftslehre zu tun hat, dass man gegen diese Position entsprechend Munition hat. Ja, und dann wollte ich einfach mal fragen von euch Feedback, wie seht ihr die Fragen, wie ich sie bis jetzt formuliert habe? Und was wären eure Vorschläge? Ich hätte, ihr werdet erstmal noch ein bisschen lesen müssen, deswegen würde ich euch jetzt einfach mal so 2-3 Minuten Zeit geben. Fliegt einfach mal kurz drüber und wenn euch irgendwas auffällt, wo ihr sagt, ist natürlich noch ein bisschen akademisch formuliert, ist klar, da muss noch das muss noch deutlich allgemeinverständlicher werden, aber jetzt erstmal zur Ausarbeitung ist der Versuch da, das möglichst auch mit Fachterminologie zu formulieren. Ja, da sind schon einige Sätze drin. Da ist mit Überfliegen nicht gemacht. Ja, die kann schon sein, dass man die dreimal lesen muss, bevor man erst erkennt, welcher gewaltige Umfang da drin steckt. Ja, das ist richtig. Allerdings in der Detailstufe, in der wir das ja besprochen haben gestern und dann am kommenden Sonntag, Nachmittag erneut, das wollte ich jetzt in der allgemeinen Sitzung, außer es ist gewünscht, nicht unbedingt machen. Da wollte ich mir erstmal ein grundlegendes Feedback erstmal holen. Was ist von den der Formulierung der Fragen zu halten? Fehlt noch irgendwas Wichtiges? Beziehungsweise ist was überflüssig oder sollte abgeändert werden? Also mir gefällt es ganz gut. Ich habe jetzt noch nicht alles ganz durchgelesen, aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also es klappt besser, als ich dachte. Die Vision mit dem Sachverständnis zu vereinen. Und vor allem habe ich mir gedacht, dass das vielleicht eine gute Art ist, auch unsere Ideen und unseren Sachverstand in die Partei zu tragen, weil das, glaube ich, ein Zugang ist, der Zugang über die Vision, glaube ich, für die Piraten besser ist als ein rein technischer Zugang. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass das so ein bisschen das Problem ist. Ich habe ja auch in Thüringen einen Vortrag gehalten über die große Mindmap, beziehungsweise eine vereinfachte Version, die ich dann gemacht habe. Und da ist mir dann auch nachher großes Verständnis entgegengeschlagen, so nach dem Motto, ja, wenn man das so erklärt, dann ist das eigentlich ganz gut verständlich, auch für Leute, die da eigentlich nicht beheimatet sind in diesen wirtschaftlichen Bereichen. Deswegen ist mir das auch besonders wichtig, dass das möglichst breiten Zugang ermöglicht. Danke für das Feedback. Sonst noch was? Michael, hast du den Link über die Mailinglist geschickt? Der war im Wiki drin, das ich auf der Mailinglist verlinkt habe. Das ist das Arbeitspad. Ich habe es dir jetzt nochmal links in Mumble-Chat reinkopiert. Und das ist, wenn du da ganz runter scrollst, dann siehst du die paar Fragen, aber im Wiki, also was ich jetzt einfach mal provisorisch schon angelegt habe, das noch komplett überarbeitet wird, da stehen auch bereits die Fragen drin. Also an denen hat sich bis jetzt noch nicht großartig was geändert. Also wenn es dir nichts ausmacht, kannst du über die normale oder über mein Privatmail, über die Privatmail einfach den Link, weil ich glaube, über den Wiki komme ich nicht ohne weiteres rein bis jetzt. Ja, ich meine, es ist auch kein Problem, dass ich die jetzt einfach mal kurz vorlese, weil es sind aktuell 5 Fragen. Ich habe mir gedacht, es gibt insgesamt ja 5 Bereiche, die in dem Bereich relevant sind, wobei da wirtschaftliche und finanzielle immer zusammenspielen. Und von dem ausgehend habe ich mir gefragt, welchen Kontext wollen wir für Individuen haben, welche für den Staat als Institution, welche für Unternehmen, wie soll die Umwelt mit einbezogen werden, Stichwort Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und so, und dann die Frage nach der Umsetzung, wie soll das realistisch dann tatsächlich auch passieren. Die Fragen in der Formulierung, wie sie stehen, in welchem wirtschaftlichen und finanziellen Rahmen sollen zukünftige Individuen aufwachsen und sich entwickeln. Da geht es darum, die Realisierung von Grundrechten im wirtschaftlichen Bereich, Existenzsicherung ohne entsprechende Bedingungen, wie sie heute existieren, eine Kritik an der Armutsverwaltung im Bereich der Tafeln. Es geht sehr stark Richtung dem, was auch die Sozialpiraten machen, was auch ein Diskussionspunkt war, wo Hattie meinte, das gehört eher in die Richtung. Aber der finanzielle Hintergrund und der wirtschaftliche Hintergrund, insbesondere auch in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, ist ganz wichtig, dass auch das Konto von Privatvermögen da entsprechend mit einbezogen wird. Und darum geht's eigentlich. Die zweite Frage, welche Rahmenbedingungen soll es für die Staatsfinanzierung geben? Da möchte ich ganz gerne auf das Fazit hinarbeiten, dass die Unabhängigkeit der Staaten von den Finanzmärkten erstmal Politik wieder ermöglicht als gestaltende Kraft und diese permanente Opferrolle der Politik endlich mal da rausnimmt, sodass man tatsächlich Sinnvolles gestalten kann und eine Gesellschaft weiterentwickeln. Denn das ist ja genau das, was momentan überhaupt nicht passiert. Also eine unabhängige oder zumindest teilweise unabhängige Staatsfinanzierung. Dann die dritte Frage, welche Rahmenbedingungen soll es für die geschäftliche Planung von Existenzgründung bis hin zu eventuell notwendigen Abwicklungen geben? Im Prinzip die Frage, die Axel auch mit aufgeworfen hat, in einem ganz konkreten Fall, in welchem Rahmen soll Wettbewerb stattfinden, zwischen welchen Akteuren ist Wettbewerb sinnvoll und positiv und wo gibt's Konflikte mit den Interessen von Arbeitnehmern, von Arbeitgebern auch, aber auch von den weiteren Zielen, die in der nächsten Frage behandelt werden, und zwar, wie sollen die Ziele Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Umweltschutz in diesem Rahmen verankert und realisiert werden. Also wie schaffen wir es, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaftswelt so zu setzen, dass das entweder vereinbar wird mit den Zielen von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und so weiter, oder entsprechend der Regularien drin sind, die die Wirtschaftlichkeit von antisozialem Verhalten entsprechend penalisieren. Also wie man quasi den existierenden Kapitalismus an der Stelle abwürgen kann, wo es die Zukunft unserer Gesellschaft bedroht. Und dann, wie gesagt, in der letzten Frage ist im Prinzip die Frage nach dem Realismus. Wie soll das dann tatsächlich umgesetzt werden, wenn man mal erkannt hat, wo die Probleme sind und wo es logischerweise dann hingehen sollte? Und insgesamt ist die Idee bei dem, die verschiedenen Ideen, die sich ja in den Zielen nicht groß unterscheiden, wie kann man das so formulieren, dass sehr, sehr viele Piraten und auch andere, die das vielleicht lesen, sagen, hey, genau so eine Gesellschaft würde ich mir für die Zukunft eigentlich wünschen. Und da sind die Fragen, die ich mir eigentlich auch schon die ganze Zeit gestellt habe und die ich gern möchte, dass auch öffentlich gestellt werden, denn momentan sehe ich da im öffentlichen Diskurs Ansätze, aber das ist noch relativ hintergründig, was da bis jetzt läuft. Erstmal die grundlegende Frage, gibt es was ganz Wichtiges, was ich vergessen habe in diesen Fragestellungen, was da in die Vision noch mit rein sollte? AMT, vielleicht soll in die Vision auch mit rein, wie man diese Vision flächendeckend sozusagen bekannt machen und die Welt euphorisieren könnte. Das würde ich als Unterpunkt von 5 nehmen. Wie sollen diese Rahmenbedingungen realisiert werden? Dass man auch die Frage stellt, wie soll man das in die Öffentlichkeit so tragen, dass es auch bei denen ankommt, für die es gedacht ist? Meinst du es so? Ah ja, okay, dann bin ich nicht ganz up to date. Habt ihr da ein Pad irgendwie, wo diese Struktur drinsteht? Ja, das ist ganz unten im Piratenpad Einleitungstext. Kleine Sekunde, ich poste. Ah ja, danke. Genau, wenn du ganz runter scrollst, hier beginnt der Wiki-Artikel, bis hier endet der Wiki-Artikel, dann siehst du in Fett die verschiedenen Fragen etwas weiter unten nach der Einleitung. Okay, und aber das wäre gut, wenn du die Frage dann da dazu schreibst, wie sollen diese Rahmenbedingungen realisiert werden, dass du da drunter quasi noch die Frage stellst, wie sollen wir das in die Öffentlichkeit entsprechend tragen. Also ab Zeile 128. Genau. Ja, ich habe die Frage nur deswegen gestellt, ist nur so als Anmerkung nebenbei. Ich hatte heute so die Idee, Silly anzusprechen. Diese Band kennt ihr bestimmt, so eine Ostband, Silly. Die haben ein Video rausgebracht, wo sie sich ganz extrem gegen die deutschen Rüstungsexporte aussprechen. Und ich habe mir heute, als ich die Meldung gehört habe, dass also die Angela Merkel beziehungsweise die Hoffnung Obamas auf Angela Merkel ist ja darauf begründet, dass er meint, dass bis Mitte oder Ende nächsten Jahres das Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen wird und sozusagen dadurch sein Arsch gerettet wird. Bin ich wieder rausgeflogen? Nein, nein, du bist drin. Und in dem Zusammenhang habe ich mir halt gedacht, ob es für die Piraten jetzt auch wegen Europawahl und so weiter und überhaupt, weil das Thema so immanent wichtig ist, also ACTA ist ja auch integriert in diesem Freihandelsabkommen und kommt noch eine Nummer härter, wenn das verabschiedet wird, dass man wirklich eine massive Öffentlichkeit herstellen muss, was dieses Freihandelsabkommen angeht und diese undemokratische Art und Weise, wie das jetzt quasi im Schnelldurchgang sozusagen verabschiedet werden soll. Das ist eigentlich ein Megathema und ich habe mir eben überlegt, ob das nicht wichtig wäre für die Piraten, da sage ich mal, in alle Richtungen zu gehen und man wirklich auch versuchen muss, Leute wie, keine Ahnung, Konstantin Becker, Silly oder sonstige, die halt im öffentlichen Licht stehen, zu aktivieren und auf dieses Problem aufmerksam zu machen, dass eben nicht nur 10.000 Leutchen dann bei den Demos auftauchen, sondern 100, 200, 300.000. Wischer? Ja, Cosmic, dazu einfach an die Projektgruppe TTTIP wenden. Ja, die, klar. Das sind sie halt auf, ne? Jo. Genau, also als Idee auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Baustelle, insbesondere auch eine aktuelle auf jeden Fall. Allerdings jetzt in dem Bereich von der Vision geht's eher darum, einen Gegenvorschlag zu bringen, einen konstruktiven, um zu sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall und wir sehen die ganzen Missbrauchsmöglichkeiten in dem, was aktuell gemacht wird von den herrschenden Interessen. Das ist eine ganz wichtige Baustelle. Aber daneben auch eine positive Alternative zu setzen, ich glaube, das ist unbedingt notwendig, um auch wirklich viele Leute erreichen zu können. Und das ist im Prinzip der Ansatz von der Vision, quasi diesen Gegenvorschlag zu formulieren. In welche Zeile, Axel, soll ich das nochmal reinschreiben? Zeile 167. Ja, dann an dieser Stelle erstmal einen herzlichen Dank an alle, die bis jetzt mitgearbeitet haben und eine herzliche Einladung an alle, die Interesse haben, da noch mitzuarbeiten. Unsere nächste Sitzung ist am Sonntag ab 3 Uhr nachmittags und mein Gott, mal schauen, 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, wie es läuft. Und dann wollen wir konkret an den einzelnen Fragestellungen arbeiten. Und auch die Links, ihr seht unten nach dem Ende des Wiki-Artikels, sind im Prinzip zwei Artikel, auf die ich verlinken möchte, die noch zu schreiben sind. Und zwar einerseits, wie die 5 Konten funktionieren, was ich vorher beschrieben habe, und die zweite, wie diese Grundlagen, die oben als im Prinzip Funktionsweisen von Finanzmärkten und vom Wirtschaftssystem, was das eigentlich überhaupt soll, was Steuer- und Abgabensystem soll, dass da eigentlich Konsens herrscht, auch in der öffentlichen Meinung darüber, was Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, aber dass das in der Realität völlig anders gehandelt wird und dass die Abhängigkeiten und die Interessen vollkommen anders vermachtet sind, als man das in dem Elfenbeinturm, in dem man sich da meistens in der Theorie befindet, analysiert. Und da ist sammle ich im Prinzip verschiedene Links und verschiedene Inhalte so, was läuft alles falsch, an welchen Stellen sind theoretisch positive Geschichten, wie zum Beispiel die Tafelbewegung, einfach bloß ein Verdrängungsmechanismus, um nicht an die Ursachen also der Unverteilung in unserem Wirtschaftssystem rangehen zu müssen. Und die gleiche Frage stellt sich auch bei Lampedusa zum Beispiel, da auf europäischer Ebene, da gab es ja jetzt vor kurzem in Arte diesen interessanten Bericht auf Les Dessous Descartes, auf Deutsch, ich habe gerade vergessen, wie das mit, wisst ihr, wie die deutsche Version heißt? Auf jeden Fall auf Facebook hat die Piratenpartei das geteilt gestern und das ist eine super Geschichte. Auf Französisch heißt das Le Dessous des Cartes. Da wird im Prinzip Geopolitik erklärt und zwar anhand und geschichtliche Ereignisse erklärt anhand von verschiedenen Karten. Und die haben erklärt, wie Frontex funktioniert und einfach nur die Funktionsweisen und die Verteilung der Entscheidungen dort. Mit offenen Karten heißt das genau, danke. Läuft auf Arte regelmäßig, ist eine super Serie. Und da wird auch beschrieben, wie die Zuständigkeitsbereiche so definiert sind, dass immer jeder sich rausreden kann und dass letztendlich die vor Ort entscheiden müssen, was gemacht wird. Und im Zweifelsfall werden dann irgendwelche Flüchtlingsboote versenkt, wenn es blöd läuft. Und solche Sachen sammle ich im Prinzip in dem Artikel, um einfach zu sehen, dass das, was in der Realität draußen passiert, was möglicherweise so konstruiert werden kann, dass es in die richtige Richtung geht, meistens bedauerlicherweise nichts anderes sind als Verdrängungsreaktionen, um sich mit den wirklichen grundlegenden Problemen nicht beschäftigen zu müssen. Also mit der Guthabenkrise. Jo, insofern wäre da... Kann ich da kurz was sagen? Ja. Nein, ich rede nicht mit dir, Simon. Gerne, gerne. Michael, also ich lese gerade ein Buch von Jürgen Borchert. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder ihr alle den kennt. Und zwar ist es der ist Vorsitzender der Richter am Hessischen Landessozialgericht. Und der Titel heißt Sozialstaatsdämmerung. Und das könnte eine gute Verknüpfung von deiner Vision zur Ursachenanalyse. Denn da geht es bei ihm weniger um die Umverteilung, sondern bei ihm geht es sogar von die Umverteilung von unten nach oben und von den Familien zu den Singles und zu den Kinderlosen. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, ist im Großen und Ganzen leicht leserlich, ein paar Strecken sind schwer, aber es könnte uns, wie soll ich sagen, die Verknüpfung mit der Realität ist dort sehr, sehr gut. Nur als Empfehlung, Michael. Das klingt nach einem super Vorschlag, ich werde mir das anschauen. Wenn du da vielleicht einzelne Passagen hast, wo du sagst, das könnte man super in Form von einem kleinen Absatz mit reinbringen und dann den Link auf das Buch geben, also quasi so einen kleinen Absatz als Zitat, wäre super, wenn man das reinbringen könnte und vielleicht könnte man ja da sogar eine Podiumsdiskussion oder ein Expertengespräch da ansetzen. Das klingt super. Ich habe auch noch was für später, aber das erzähle ich nachher noch. Genau, und das sind die zwei Links, die da noch rein sollen, quasi als Einleitung dazu. Wenn ihr oben schaut, in der Einleitung stehen ja die drei Videos mit drin, wobei das dritte jetzt eher eine künstlerisch-humoristische Analyse von Kapitalismus ist von Georg Kreisler. Aber die ersten zwei zeigen eben ganz genau diese Ungleichverteilung auf weltweitem Niveau und exemplarisch an den Vereinigten Staaten so als die Tendenz, die wir auch bei uns beobachten können. Und die damit verknüpfte Frage natürlich, wollen wir das wirklich? Ja, wie gesagt, herzliche Einladung an allen, da mitzuwirken, Sonntag ab 3 Uhr. Und möchte ich noch fragen, gibt es weitere Fragen, Anregungen, Ideen, was man mit aufnehmen könnte und noch mit einbringen? Ist die Rolle der Familienpolitik und der Generationengerechtigkeit oder auch die... praktisch, also wie das der Borchert sagt, die Freiheit für einen Lebensentwurf ohne Kinder von der Verantwortung für dessen Folgen entkoppelt wird. Also die Thematik der Familienbelastung und Entlastung, ist die bei dir auch drin? Nein, die ist noch nicht drin, geht aber stark in den Bereich, in die Fragestellung, die ich im ersten habe, in welchen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmen sollen zukünftige Individuen aufwachsen und sich entwickeln. Und das sind zwei ganz wichtige Schlagworte, an die ich jetzt in diesem Zusammenhang noch ehrlich gesagt gar nicht gedacht habe. Aber die werden sofort aufgenommen und die schreibe ich auch gleich dazu. Danke. Weitere Anregungen? Ja, ich möchte noch zu bedenken geben, dass es natürlich auch eine beliebte Taktik ist, die richtige Umverteilung aus dem Augen zu verlieren, indem man sich in kleinen Umverteilungen verliert, zum Beispiel Alleinstehende gegen Familie, also solche Spielchen, die gegeneinander auszuspielen, um die eigentliche Umverteilung, die definitiv passiert, zu kaschieren, ja, also solche Ablenkungsstrategien, Ersatzkriegsschauplätze und sowas, da sollten wir halt wirklich die Flughöhe behalten und erkennen, was da die wirkliche Umverteilung ist, nicht, dass wir so uns verlieren. Piratus, du solltest das Buch wirklich reinlesen, weil es kommt nicht um klein-klein. Dort wird ein massives Blutsaugen sozusagen. Es ist kein Spielen von Singles gegen Familien, sondern der Hinweis zum Beispiel, wie die Finanzierung von Staatsaufgaben über die Sozialabgaben, die weder einen Existenzminimum kennen, noch eine Progression kennen, ja, und noch obendrein bestimmt durch die Grenzen, das im Grunde genommen, das weißt du anhand von Steuertabellen und verfügbaren Einkommen, die Familien schwer beeinträchtigt werden. Der Ansatzpunkt ist nicht die Umverteilung. Der Ansatzpunkt bei uns, also nachdem ich das Buch, so mal, ich sag mal, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte, ist mir klarer geworden, dass bevor wir groß über Umverteilung reden, da sollten wir mehr über eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und die ist massiv nicht gegeben. Ja? Das bedeutet also als Beispiel, ja, einen genau Geringverdiener. Nein, ein Geringverdiener, also das ist okay, Michael, ich weiß nicht, weil ich ich habe Probleme sozusagen parallel, ich schaff's rein technisch nicht parallel, den Mumble und den Pad zu bedienen, ja. Also insofern weiß ich, du kannst ruhig eingreifen und sagen, das passt nicht, ja. Nein, aber ich glaube, wir hier, ich wollte nur den Piratus, der Piratus hier, ich glaube, dass er da falsch liegt. Also wenn wir sozusagen den Beitrag zur Gesellschaft nach der Leistungsfähigkeit schon sozusagen fordern, dann haben wir genug zu tun. Wenn wir das erreicht, ist schon die Gespräche über die Umverteilung fast überflüssig. Also als Beispiel, wenn ein Niedrigverdiener mit 1000 oder 1200, ja, keine Sozialabgaben mehr machen muss, sondern ihm komplett als sein Lohn, als seine Wertschöpfung ausgezahlt werden, inklusive Arbeitgeberbeitrag, dann hast du von vornherein die ganze Diskussion über Hartz IV oder beziehungsweise Zugabe über Steuern. Tobias, du solltest das Buch wirklich wenigstens streckenweise durchlesen und da schreibt er auch über die semantische Irreführung. Also mich hat es sehr, sehr aufgerüttelt. Ne? Ja. Und dann wirst du sehen, dass dieses allgemeine Ran an das große oder kleine Vermögen, dass das nicht der Ansatzpunkt ist, sondern einfach die Besteuerung und Beiträge nach Leistungsfähigkeit. Da müssen wir neue Konzepte entwickeln. Das ist nach meiner Meinung. Und die Frage, und für eine Vision, eine Vision der Piraten wäre auch, die Beiträge wirklich nach Leistungsfähigkeit zu gestalten und die Definition der Leistungsfähigkeit. Ja. Also als Beispiel, bei gleichem Einkommen sehe ich nicht ein, dass eine Familie, nur weil sie Kinder hat, einen schlechteren Lebensstandard hat, als ein Paar, der ohne Kinder ist. Ne. Also, und das tut er viel besser sozusagen formulieren und teilweise mit sehr gekonnten Schlagwörtern. Und ich glaube, da könnte der Michael und auch du was davon haben. Also ich glaube nicht, dass hier ein Dissens herrscht. Ich glaube, dass hier das bloß ein bisschen aneinander vorbeiging. Das ist ja genau der Punkt. Der Punkt ist, dass eben genau diejenigen, die entsprechend von dem System profitieren, nicht genügend besteuert werden. Und da sind nicht nur auf der Basis von beschriebenen Kämpfen zwischen Alt und Jung in dieser Deutungshoheit oder zwischen der Familie und Nichtfamilie, sondern insbesondere auch im Bereich steuerfreigestellte multinationale Unternehmen, entsprechend geförderte Industrien, die dann wieder abhängig vom Staat sind und dadurch Probleme kriegen, wenn der Staat Subventionen oder was auch immer streicht. Und noch ein paar andere Geschichten, die einfach massiv schief laufen, weil die Leute, die leistungsfähig sind, nicht entsprechend steuerlich belastet werden. Insofern glaube ich, dass du dir da mit Piratus eigentlich einer Meinung bist. Ich glaube bloß, dass ihr da ein bisschen aneinander vorbeigeredet habt. Oder, Piratus, siehst du das anders? Nee, wir können zum nächsten Thema. Jo, gut. Dann würde ich auch vorschlagen, wenn jemand noch Anregungen hat, und zu diesem Tagesordnungspunkt gerne jetzt, ansonsten würde ich weitergehen. Gut, ich höre keinen Widerstand. Dann nächster Tagesordnungspunkt, Broschüre. Wer hat das eingebracht und möchte dazu etwas sagen? Also ich habe es zwar eingetragen, aber die Idee kommt eigentlich vom Rudi. Ja, er hat da über die Mailingliste eine Broschüre versandt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ich persönlich ganz gut finde. Und Rudi hat halt die Frage aufgeworfen, ob wir das sowas Ähnliches auch basteln sollen, weil da wohl einiges... Ich höre nichts, bin ich draußen? Ja, jetzt warst du draußen, sonst hättest du mich gehört. Kannst du ihn jetzt hören? Also wir können dich zumindest hören. Piratus redet einfach dabei mal weiter. Ja, im Prinzip kann Rudi ja vielleicht mehr dazu sagen. Ich glaube, er hat das deutlicher und mehr gelesen als ich. Rudi. Ja, also ich habe es über die Mailingliste geschickt und zwar nicht zum ersten Mal. Ich glaube, vor ein paar Wochen kam auch von der Rosen-Luxemburg-Stiftung auch so ein Dokument, also so ein Flyer oder sowas, wo ich das, oder was ich auch mal über die Mailingliste publiziert hatte. Ja, aber leider bekomme ich ja keine Antworten drauf und deswegen, gut, dass Piratus das jetzt hier eingestellt hat, ist okay, aber von meiner Seite ist jetzt erstmal gut. Na gut, dann habe ich halt zwei Vorschläge dazu. Also entweder wäre mein Vorschlag, dass man sowas selber bastelt, vielleicht nicht in so einer epischen Länge. Und die zweite Idee wäre, ob man sich vielleicht mit denen auseinandersetzt. Also, dass wir diese Broschüre hier durchgehen, gucken, wo die Fehler sind, die wir aus unserer Sicht sehen, sie denen mitteilen und die inspirieren, ihre Inhalte zu ändern. Jupp, möchtest du das gleich mal als konkreten Vorschlag drunter schreiben? Kann ich machen. Das wäre jetzt persönlich das, was ich favorisieren würde, denn wenn man etwas hat, einen Text, an dem man sich entlanghangeln kann, dann ist das wesentlich einfacher und ich habe auch festgestellt, zielführender, als wenn man versucht, etwas direkt von null aus dem Boden zu stampfen. Es ist zwar auch wichtig, eigene Sachen zu entwerfen und zu bauen, aber das ist eine sehr lange und denkintensive Geschichte. Ich habe das bei drei Projekten jetzt beim aktuellen auch. Und zu der Anfangsprozess, wenn man schon mal einen Text hat, dann geht es gleich wesentlich schneller und man kann gleich direkt einsteigen in die Diskussion und in die Verbesserung. Aber die Alternative wäre quasi etwas selbst erstellen, ohne die Broschüre als Grundlage zu nehmen. Ja, wie ist denn die Arbeit? Nicht alle auf einmal, Rudi? Ja, dafür müsste man natürlich auch erstmal ein Thema haben und also natürlich die erste Frage ist schon berechtigt von Piratos, ist ja auch die, die ich auf der Mailingliste gestellt habe. Wer hat denn Lust, da an sowas überhaupt mitzuarbeiten? Wenn keiner mitmachen will, dann vergessen wir das einfach. Also ich finde die Idee gut, sonst hätte ich es auch nicht eingetragen, aber allein kann man das natürlich machen. Also in der Dimension bräuchte man ja mindestens 5 Leute, würde ich sagen, die sich regelmäßig treffen und dann denke ich mal, wenn man so eine Broschüre selber machen will, braucht man locker ein halbes Jahr. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich tatsächlich zielführender, den Vorschlag zu nehmen und direkt an der Broschüre sich entlang zu handeln und dann vielleicht auch ein Gespräch, vielleicht auch eine Mumble-Diskussion mal mit denen zu führen. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus zielführend an der Stelle ist. Ich würde mich da durchaus auch einbringen. Wie sieht es der Rest? Ja, guter Vorschlag. Also ich fände es cool, wenn wir mal einige unserer Ideen irgendwie zu Papier bringen in ordentlichen Formen. Ist halt viel Arbeit. Also ich kann mich im Moment nicht dauerhaft mit sowas beschäftigen. Sorry. Naja, dauerhaft ist ja auch vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber vielleicht alle 2 Wochen, dass man sich mal ein Stündchen zusammensetzt und vielleicht eine Anfangssitzung, die ein bisschen länger ist, dass man einfach einmal kurz durchgeht, dass jeder das einmal durchgelesen hat und dann quasi jeder seine Gedanken erstmal mit reinbringt und ja, dass man das dann schrittweise weitermacht, die einzelnen Leute, die dann in der Woche halt Zeit und Lust haben, sich dran zu setzen. Also als erstes müssen wir die Frage klären, ob wir eine eigene Broschüre machen wollen oder die hier korrigieren. Weil wenn wir die hier nur korrigieren wollen, dann machen wir einfach ein Korrekturpad auf und da schreibt jeder die Fehler rein, die er findet und dann haben wir innerhalb von, was weiß ich, 4 Wochen haben wir da eine Sammlung und mit der gehen wir dann dahin. Ja gut, aber also, das kannst du... Ja, sag. Ja, das wäre quasi auch eine Idee zur Vorarbeit, wenn man sagt, eine eigene Broschüre entstellen. Vielleicht wäre es eine Idee, einfach erstmal genau das zu machen, was du gerade vorgeschlagen hast. Und wenn man das schon mal gemacht hat, dann hat man ja schon mal eine gewisse Ordnung in den eigenen Gedanken auch drin. Und dann könnte es durchaus Sinn ergeben, den Leuten, die sich da beteiligt haben, auch mal eine eigene Broschüre anzustreben. Dass du es quasi als Schritt 1 und Schritt 2 machst. Ich sehe, es wird gerade ein Meinungsbild erstellt in Zeile 7071. Wunderbar. Ja genau, habe ich gerade reingeschrieben. Entweder eigene Broschüre erstellen oder Fehler aufklären. Wäre nett, wenn ihr in Zeile 72 mal ein Plus 1 reinschreibt. Oder halt in der 73. Wunderbar. Dann lasse ich euch jetzt gute 2 Minuten Zeit. Dann kann jeder sein Plus 1 eintragen. Gibt es dann zu dem Tagesordnungspunkt noch weiteres zu sagen? Weil sonst könnten wir schon mal zum nächsten gehen, während die Leute sich eintragen. Axel, hast du die Broschüre dir mal angeguckt? Ja, frage ich später. Jo, wie gesagt, Zeile 72, 73, tragt euch ein. Dann würde ich schon mal zum nächsten Tagesordnungspunkt überleiten. Kaminabend über Minsky. Wer hat das eingetragen und möchte was dazu sagen? Das war ich hier. Und zwar habe ich ein Buch von Minsky gelesen, Stabilizing an Unstable Economy. Und ich fand, da waren einige sehr gute, interessante Ideen drin und auch einige ganz interessante Reformvorschläge. Und jetzt dachte ich mir vielleicht, dass ich das ein bisschen der AG auch zunutze mache, dass wir dazu einen Kaminabend veranstalten und wollte dazu fragen, wie dazu denn so die Resonanz ist, ob das sinnvoll ist oder eher zu technisch für die meisten oder was ihr davon so haltet. Ich habe voll Bock drauf, dass du mich erhältst. Nach meiner Meinung, Entschuldigung, ist der Minsky verdammt, verdammt wichtig. Wenn du dir die Mühe machst und das uns präsentierst, ich habe ein anderes Buch von ihm gelesen und was ich da nicht entdeckt habe, waren sozusagen die Reformvorschläge, sondern nur die Analyse. Wenn du mit den Reformvorschlägen, die du in einem anderen Buch gelesen hast, kommst, das fände ich ganz toll und das passt wunderbar zu unserer Thematik. Ja, finde ich auch sehr gut. Ich bin auf jeden Fall dabei. Dito? Na, da haben wir ja schon Marx und Minsky. Da kommen wir ganz schön rum, hey. Optimal. Stützel hatten wir im Prinzip schon über den Jörg. Wir bräuchten noch einen Post-Keynesianer. Also quasi Bontrup oder sowas wäre nicht schlecht. Ja, Minsky fällt auch ein bisschen unter die Post-Keynesianer. Dann so terminlich dachte ich mir, also vielleicht erst, also wahrscheinlich erst im Januar. Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Ich muss die Reformvorschläge noch ein bisschen aufschreiben. Ja, dann am besten auch einladen, AG Wirtschaft und alle möglichen anderen Leute, die noch interessiert sind, würde ich mal annehmen. Ja, dann glaube ich, war es das schon mit dem Tagesordnungspunkt. Wunderbar. Dann eine kleine Zwischenfrage. Was ist das Format des Kamingesprächs? Ist mir nicht ganz klar. Was unterscheidet das von der vom Grill oder vom anderen Formaten? Also vom Grill unterscheidet sich es dadurch, dass es nicht explizit eine Gegenposition gibt. Vom Podiumsgespräch unterscheidet sich es dadurch, dass ich keine prominente Persönlichkeit bin, würde ich mal behaupten. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich so das in einzelne Kapitel, in einzelne Themen untergliedere und dann immer erkläre, was Minskys Position ist, was er so schreibt und danach dann das eine Weile eben diskutieren würde im Kreis. Diese Thesen und so, stellst du die vorher dann online, dass man sich die vorher angucken kann? Ja, ich habe schon angefangen, eine Wiki-Seite zu erstellen. Also die ist auch schon ziemlich groß geworden, die ist auch im Pad verfügbar. Sehr gut. Wunderbar, hast du die jetzt hier schon verlinkt? Steht im Pad. Entschuldige, ich habe gerade ein paar Sekunden nicht drauf geschaut. Jupp, wunderbar. Thomas, kannst du dir mir persönlich einen Gefallen tun und das über die Mailingliste den Link schicken, weil ich über den Pad, ich komme am besten über die Mailingliste an die Links ran. Einfach die Verbindung. Okay. Das nennt man Minderheitenschutz. Okay, wunderbar. Ja, dann genau, jagt das nochmal über die Mailinglisten, dass auch Leute, die jetzt hier in der Sitzung nicht dabei sind, auch von der AG Wirtschaft und von anderen, kannst auch über die Wirtschaftspiraten jagen, AK Wifi und was da sonst noch alles, was wir da sonst noch haben, an wirtschaftsinteressierten AGs. Ja, und dann klingt das nach einer ganz gespannten Geschichte im Januar. Dann möchte ich an der Stelle auch noch einen kurzen Ausblick geben, und zwar, es gibt hier in München, findet am 16. Januar, möchte ich gerne hingehen, eine Podiumsdiskussion statt. Die wird von der ökologisch-demokratischen Partei hier organisiert, und zwar Nico Pech über das Ende der Wachstumsökonomie. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie der Vortrag ist, und wollte allgemein fragen, ist Nico Pech bekannt und wäre das ein Kandidat für eine Gesprächsrunde bei uns auch? Ich kenne ihn nicht. Kenne ich auch nicht. Aber vielleicht bin ich ja dabei. Was seid ihr für Noobs? Warum kennt ihr den nicht? Also ich habe ungefähr 200 Videos von denen gesehen. Am Anfang fand ich ihn ganz interessant. Aber mittlerweile, ich weiß nicht. Das Thema Wachstum, das wir wissen alle, durch die Bank, der ganze Mainstream, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wenn man das aber erstmal verstanden hat, welche Art Wachstum gemeint ist, und ich kenne den Herrn auch nicht, aber das ist definitiv ein Kandidat für einen Vortrag, für eine Podiumsdiskussion, denn dieses Thema Wachstum, das muss auf den Tisch. Ja, wie gesagt, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man mit dem vielleicht auch zwischen Tür und Angel nach der Veranstaltung nochmal ein paar Wörtchen reden können und umständen kann man ihn dafür begeistern, auch bei uns mal in eine Online-Konferenz zu kommen. War das am 16. Januar, hast du gesagt, oder? Genau, das steht zumindest überall auf den orangen Plakaten, wenn du mal rumschaust in München. Die hängen alle Nase lang und da steht Nico Pech groß draus, Podiumsdiskussion. Ich glaube, das ist die ÖDP, wenn ich das richtig sehe. Ja, vielleicht bin ich auch am Start. Ich habe mal hier einen Link von ihm reingelegt, habe ich jetzt gerade bei YouTube geguckt. Die Wachstumsparty ist vorbei, mehrere Teile. Vielleicht ist das ja der Vortrag schon. Möglich. Ich habe jetzt nur die Plakate gesehen und dachte mir, hey, da ist mal jemand, den man direkt ansprechen kann. Vielleicht wäre das was. Ich habe mir bis jetzt noch keine Videos angeschaut, aber Wischer scheint sich da ganz gut auszukennen. Von daher würde ich mal an ihn die Frage stellen, meinst du, dass da was substanziell Interessantes bei rauskommt oder ist das alles Dinge, die wir sowieso schon wissen? Nee, wenn ihr euch mit dem noch nie beschäftigt habt, dann ist da sicherlich was Neues dabei. Vielleicht hat er sich auch gewandelt, also das ist jetzt eine Weile her, dass ich letztes Mal Videos geguckt habe. Was ist das jetzt hier, 5.11.2012, na gut, das ist schon wieder älter. Naja, das wäre... Also der hat sich auch entwickelt, ne? Also ich habe den über die Zeit immer mal angeguckt, der hat sich auch entwickelt. Also der hat auch andere Ansätze, der hat auch geldtheoretische Ansätze irgendwann sich mal angeeignet und so und kann darauf ein bisschen reagieren und sowas und so Geschichten. Also der hat sich auch entwickelt. Insofern kann es schon interessant sein. Ich weiß jetzt nicht, welchen Stand er jetzt zur Zeit hat. Ja, das klingt schon mal vielversprechend, wenn Leute lernfähig sind und sich weiterentwickeln. Von daher, ja, ich würde mir das anhören. Vielleicht ist ja Thomas auch da, weiß nicht, Piratos, wenn er Lust hat, wir sind ja in München quasi basiert und dann schauen wir mal, wenn das gut ist, dann versuchen wir den zu gewinnen und ansonsten, ich habe jetzt noch bei den Geldsystempiraten auf Facebook was gepostet, was ich ganz cool fand und zwar einen 50-minütigen Rundown von einem, der in der Versicherungswirtschaft tätig war, Holger Lang heißt er. Ich hole nachher schnell den Link und poste ihn noch rein. Ist so gesehen für uns jetzt nichts Neues, war aber eine sehr schöne und recht knappe Zusammenfassung von vielen Sachen, die ich jetzt auch teilweise in die Vision übernommen habe. Das mit den einfach kurz und schön und anschaulich erklärt, die Konten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und wo das Problem liegt. Und der wäre vielleicht auch eine Idee für ein Podiumsgespräch mal. Da sollte man lieber einen Grill anwerfen, da ja, vielleicht einiges auch das zu kritisieren in dem. Ja, das ist doch super. Hast du das Buch gelesen? Nee, aber ich habe das Video gesehen, was du da gepostet hast und wie unten in den Kommentaren schon richtigerweise steht, der hat auch einiges an Fehlern drin. Ja, ist doch wunderbar. Erkenntnisgewinn geht immer nur darüber, dass man Fehler erkennt. Von daher, jopp, super. Aber ich gucke mir jetzt diesen Nico Pech mal an und wenn das mir taugt, dann würde ich auch auf diesen Vortrag da kommen. Wunderbar. Dann glaube ich, ist das soweit die Werbetrommel gerührt für mögliche Geschichten in naher Zukunft, voraussichtlich Januar. Wie sieht's denn mit den, haben wir noch was auf der Tagesordnung? Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Ich hätte gern gewusst, wann wir die nächste Sitzung machen. Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, die ich auch gestellt hätte. Und zwar in Anbetracht der Situation, dass wir jetzt Weihnachten und Neujahr und so haben, ist die Frage, wann wir denn die nächste offizielle Sitzung machen, sodass wir das auch auf der Mailingliste rumschreiben können, dass keiner meint, dass er irgendetwas versäumt, wenn er jetzt in den Weihnachtstagen entsprechend K.O. von den Familien feiern, nicht unbedingt die Lust verspürt, ins Mammel reinzuschauen. Gibt es Vorschläge für den Termin der nächsten Sitzung? Ich würde den 8. Januar vorschlagen. Passt. Jupp. Gibt es Gegenvorschläge? Aber ich habe mir extra den ersten abends freigehalten. Ja, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schicken 8. Januar auf der Mailingliste rum und wenn sich kein großer Entrüstungssturm erhebt, warum das nicht bereits am 1. Januar passiert, dann würde ich sagen, ist das die nächste Sitzung. Gibt es dazu Gegenrede? Ja, nein, keine Gegenrede, nur noch ein Hinweis. Wer natürlich die Sitzung als Alibi braucht, um Sozialstress auszuweichen, kann sich gerne hier im Mumble treffen, in dem Raum. Aber nur, wenn du auch da bist. Ja, genau, ich halte dann hier die Stellung. Alles klar. Ansonsten, dass wir mit der Mailingliste schicken, ist AMT gemeint. Habe ich richtig verstanden, oder? Ja, ich schätze mal, dass ich das übernehme. Passt. Wird gemacht. Sehr gut. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar habe ich hier noch einen Blogartikel auf Lager im Lauf. Also der zu den Profiten, der ist nicht so stark kommentiert worden auf der Mailingliste und ja, kann ich den dann irgendwie veröffentlichen oder was meint ihr so? Wenn keiner was sagt, mache ich es einfach. Ja, mach einfach. Gib mir mal nochmal vorher die aktuelle Version, dann lese ich ihn mal. Okay, dann überarbeite ich ihn noch einmal kurz und dann schicke ich ihn nochmal rum. Jo. Genau, und wenn bis morgen keine substanzielle Kritik da ist, dann veröffentlichst du den. Das ist das Schlauste. Wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, gibt's noch weitere Fragen, Anregungen, Ideen? Ja, schöne Weihnachten alle. Ja, genau. Jahreszeitliche Grüße, schöne Weihnachten, ein gutes neues Jahr an alle. Genießt die Zeit. Beschäftigt euch nicht zu sehr mit Wirtschafts- und Finanzpolitik. Dann sehen wir uns in neuer Frische am 8.1.2014. Allen Anwesenden herzlichen Dank für die Sitzung. Besinnliche Tage und so viel zum öffentlichen, offiziellen Teil dieser Sitzung. Ciao. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.